Christen, ihr zerschlug die Barbarei. Väter hoben ihre Häupter, auch das Deutsche, auch das Deutsche. Zwei der besten seiner Söhne reichten sich die Bruderhand.